In den frühen 60er Jahren produzierte der Saarländische Rundfunk mit dem Schauspieler Dieter Hufschmidt eine Reihe von Erzählungen englischer und amerikanischer Kriminalautoren. Eine dieser Stories stellen wir Ihnen gleich vor. Im Anschluss daran geben wir Ihnen wieder einen Ausblick auf die Mitternachtskrimis, die in den folgenden Wochen an dieser Stelle auf dem Programm stehen. Doch zunächst Einladung zu einem Unfall von Wade Miller. Geschichten zwischen Tag und Traum. Vielleicht war Albert Magnum deshalb noch immer unverheiratet, weil er noch nie ein verzweifeltes junges Mädchen gerettet hatte. Denn gewiss mochte ihn jedermann, der ihn kennenlernte, auf den ersten Blick gern. Man bewunderte seine schlanke Gestalt, seine guten Manieren und sogar seinen wie abgezirkelt sitzenden Schnurrbart. Aber seine Ritterlichkeit schien niemand zu bemerken. Er war einer jener seltenen Männer, die nichts sonderlich Spaßiges in der Figur des Don Quixote erblicken konnten. Er betete die Damenwelt an und er war der geborene Kavalier. Aber er zog es vor, dass eine Frau sich auf seinen Arm stützte, statt ihm in die Arme zu gleiten. An jenem Abend, als Albert Magnum zum Dinner zu den Ponds ging, blies ein heißer Landwind auf das Meer hinaus. Was aus seinem Wege lag, rüttelte er durcheinander und dörrte es aus. Er respektierte nicht einmal Bedsoul Drive, obgleich es der älteste und ruhigste Ortsteil von Orchestra Beach und wahrscheinlich von ganz San Diego ist. Unter dem Druck des Windes kam Magnum sich wie ein trockenes Blatt vor, zwecklos und verloren. Ein Junggeselle über 40 hat manchmal so seine schwermütigen Augenblicke. Doch er lächelte tapfer, als er auf den Klingelknopf des Hauses drückte, das immer noch das alte Skillet House genannt wurde. Virgilia, die seit 2 Jahren mit Nachnamen Pond hieß, kam selbst an die Tür. Albert, hieß sie ihren alten Freund willkommen, und heute Abend fühlte er sich alt, wenn sie ihm auch bei seinem Eintritt in die Diele zuzwinkerte und ihn anstrahlte. Die schlanken Hände, die seinen Hut entgegennahmen, wirkten so viel jünger als seine eigenen, obwohl doch Virgilia und er zusammen in Bedsoul Drive aufgewachsen waren. »Du siehst reizend aus, wie immer«, sagte er galant. »Ich glaube, du hast dich seit unserer ersten Tanzstunde nicht verändert. Verrate mir dein Geheimnis.« Seiner Verbeugung fehlte der übliche Schwung. Heute Abend war es ihm peinlich, dass sie die kahle Stelle auf seinem Kopf sah. »Mein Geheimnis?« rief Virgilia erschrocken aus. Doch gleich darauf lachte sie. »Ach, du bleibst doch immer der alte Kavalier.« Sie führte ihn durch die Diele. Nun, vielleicht hielt die Ehe einer Frau jung. Und Virgilia hatte zum 2. Mal geheiratet. Sie war gärtenschlank und besaß einen zarten Teint, und ihr kastanienbraunes Haar war außergewöhnlich fein und dicht. Ihre zerbrechliche Gestalt vermittelte den Eindruck einer jahrhundertealten Rasse. Aber in Wahrheit war es das Ergebnis strenger Diät und strikten Meidens der Sonne. Sie entstammte dem mit Eisenwaren handelnden Zweig der Familie Skillet, und ihr Großvater war mit einem Planwagen voll eiserner Geräte nach Kalifornien gekommen. Diese Erinnerung tröstete Magnum etwas, denn sein Großvater war mit einem eigenen Schiff in Kalifornien gelandet. Die Galionsfigur dieses stolzen Seglers konnte man jeden Nachmittag in dem Museum besichtigen, dessen Direktorium Albert angehörte. »Es ist eine Ewigkeit her, seit wir miteinander gesprochen haben, Albert«, sagte Virgilia. »Ich meine mehr als die üblichen Grußworte, wenn man sich zufällig begegnet. Meinen Mann hast du doch schon kennengelernt, nicht wahr? Joseph fand, dass wir beide zu zurückgezogen lebten. Er bestand darauf, dass ich nicht wegen unserer Heirat meine lebenslangen Freunde vernachlässigen dürfte. Nun, und jetzt bist du hier.« Ja, jetzt war er hier. Die gewaltigen alten geschnitzten Möbel im Wohnzimmer sahen noch genauso aus wie früher, glänzend und dauerhaft. Kaum zu glauben, dass er vor einer Woche schon gar nicht mehr daran gedacht hatte, wie er einst die reizende Virgilia Skillet zum Tanz geführt, mit ihr gesegelt oder Ausflüge gemacht hatte. Heute Abend speiste er bei Virgilia Pond. Und dazwischen war sie die Frau von Campbell Bedsoul gewesen. Joseph Pond trat ein. Er drückte Albert Magnum die Hand, dass ihn die Finger schmerzten. Pond konnte herzlich sein, ohne dabei zu lächeln. »Sie haben die Wahl, Al«, sagte er. »Manhattan oder Whisky?« »Haben Sie vielleicht auch Portwein?«, fragte Magnum. Zum Glück hatten die Ponds welchen im Hause und Magnum trank also Portwein, wie es sein Vater getan hatte. Virgilia schlürfte etliche Manhattans und Pond trank seinen Whisky pur, nur mit einem einzigen Eiswürfel verdünnt. Pond war ziemlich vierschrötig, ein schwerer, kräftiger Mann, dessen Haut an rötlichen Sandstein erinnerte. Die Außenkanten seiner Hände waren behaart. Magnum kannte ihn vom Yachtclub her. Er handelte mit Grundstücken. Während Magnum sein Drittel zu der belanglosen Unterhaltung beisteuerte, gelangte er zu der Schlussfolgerung, dass die hübsche, lebhafte Virgilia an ihn verschwendet war. Zu dem lebenslustigen Cam Bedsoe, der zumindest so tat, als mischte er seinen Whisky mit Wasser, würde sie auch jetzt noch viel besser passen. Der Wind tobte wieder stärker und ein massiver Gegenstand schlug mit lautem Krachen gegen die Rückwand des Hauses. Magnum fuhr erschrocken hoch, war jedoch froh über die Unterbrechung. Was war das? Ein Baum? Es hatte mehr wie der Sturz des Hauses Usher geklungen. Auftritt der Lady Madeline, direkt aus ihrer Gruft. Nein, ich habe die Rückwand des Hauses frisch streichen lassen. Die Maler, diese Narren, haben ihr Gerüst am oberen Stockwerk hängen lassen. Wahrscheinlich haben sie nicht damit gerechnet, dass es so stürmisch werden würde. Virgilia versuchte, das Gespräch auf die Verbesserungen zu lenken, die ihr Mann an ihrem Haus und Grundstück vollbracht hatte. »Oh, und unsere Gartenmöbel«, rief sie aus. »Ich bin richtig vernarrt in sie. Joseph hat sie alle selbst gemacht. Möchtest du sie nicht einmal sehen, Albert?« »Wenn du hinausgehst, Liebling«, warf Pond ein, »solltest du deinen Mantel überziehen bei diesem Wind.« Er schob seine Kaffeetasse zurück und schritt aus dem Zimmer. Nachdem Virgilia einen Augenblick gelauscht hatte, wie ihr Mann die Treppen hinaufging, erhob sie sich. »Wir können gern schon vorausgehen, Albert. Bevor ich mir irgendwo ran den Tod hole, ist er bestimmt zur Stelle.« Durch die Flügeltüren des Billardzimmers gingen sie in den Garten hinter dem Haus. Der warme Ostwind stöhnte noch immer und ließ die Pfeffersträucher rascheln und die Blätter der Bananenstauden wie gepeinigt zusammenklatschen. Virgilia tastete nach einem draußen angebrachten Lichtschalter und drehte daran. Als es dunkel blieb, philosophierte sie, »Auch Birnen brennen einmal aus.« Über ihren Köpfen schwang das an Seilen aufgehängte Gerüst hin und her und hämmerte zweimal gegen das Mauerwerk des Hauses. Magnum lachte leise in sich hinein, um einen Anflug von Furcht zu überdecken. »Dein Mann sollte das Ding herunterlassen. Du wirst die ganze Nacht nicht zum Schlafen kommen.« »Keine Sorge. Ich bin der beste Schläfer auf der ganzen Welt.« Sie überquerten die mit Fliesen ausgelegte Terrasse und Magnum bewunderte die eisernen Gartenmöbel, die Joseph Pond selbst gemacht hatte, wenn er auch in der Dunkelheit nur wenig davon sehen konnte. »Er bastelt furchtbar gern«, sagte Virgilia. »Den alten Wagenschuppen hat er in eine Werkstatt umgewandelt und teilt sich darin mit dem Gärtner. Die beiden sind wie gute Freunde.« Neben der Tür, die sie gerade öffnete, stand ein Hibiskusstrauch. Sie pflückte die einzige blassrosa Blüte und steckte sie sich ins Haar. Dabei lächelte sie spitzbübisch und ihr Atem duftete süß nach diversen Manhattans. »Ich komme mir vor wie eine Wilde.« Sie drehte die Deckenbeleuchtung in dem ehemaligen Wagenschuppen an und Magnum blickte auf die ihm ungewohnten Gegenstände ringsherum. Arbeitstische, Maschinen, die er für Drehbänke hielt, Reihen von Metallsägen und zackigen Pfeilen. Eine Anzahl Gartengeräte hing an der Wand neben der Tür unter einem Bord mit Insektenvertilgungsmitteln. Die Dosen und Flaschen trugen alle einen Totenkopf mit gekreuzten Knochen und eine Liste mit der Angabe der Bestandteile. Die nächststehende enthielt irgendeine Arsenverbindung. Er konnte nicht mehr genau feststellen, was es war, weil Virgilia plötzlich das Licht ausdrehte. Dann blickte sie hastig nach dem Haus hinüber. Die Fenster im Obergeschoss waren dunkel. Immer nur Arbeit und nie Vergnügen. Seit 2 Jahren baut er verbissen an meiner Glückseligkeit. Ich muss es einfach jemandem erzählen. Was willst du mir erzählen? Sie standen dicht voreinander in der Einfahrt des Wagenschuppens und Magnum verspürte plötzlich einen Hauch von Romantik. Er tätschelte ihre Schulter. Dieses sonderbare Geschöpf schien wie im Fieber zu glühen. Nachdenklich zog sie sich etwas von ihm zurück. Plötzlich aber rückte sie mit ihrem Geheimnis heraus. Ich habe mich in letzter Zeit ein- oder zweimal mit Cam getroffen. Was sollte er darauf antworten? Viel Glück, mach weiter so, geliebte Jugendfreundin. Magnum verzieh solche außerehelichen Abenteuer nie. Andererseits aber schätzte er Cam Betzold wesentlich mehr als Joseph Pond. Und schließlich war sie ja eine Zeit lang die Frau von Campbell Betzold gewesen, was allein schon einen gewissen Unterschied ausmachte. Magnum kam sich komisch vor, sozusagen als Mitverschworener Widerwillen. Er räusperte sich vorbereitend, um dann doch nichts zu sagen. Mit einem unbewusst köstlichen Winkelzug weiblicher Logik sagte Virgilia, lass uns ins Haus zurückgehen und ein paar Platten spielen. Ich weiß nicht, was Joseph so lange aufhält. Sie gingen schweigend durch den Garten. Der Wind hatte sich gelegt. Magnum blieb unter einem Jacaranda-Baum stehen, während Virgilia vorausging. Scheinbar durchsuchte er seine Taschen nach seiner Zigarettenspitze. In Wirklichkeit aber wollte er einen Augenblick allein sein, um über die primitiven Komplikationen des Pondschen Ehelebens nachzugrübeln. Solchen Gedanken neben Virgilia nachzuhängen, wäre nicht ritterlich gewesen. Sie schritt über die Fliesen der Terrasse auf die offene Flügeltür zu, als Magnum das Gerüst wieder gegen das Haus schlagen hörte. Automatisch blickte er durch die bewegungslosen Zweige des Jacaranda-Baumes nach oben. In diesem unheilvollen Augenblick konnte er sich nicht bewegen. Er wollte zu Virgilia rennen, sie zurückreißen, ihren Körper mit seinem schützen. Aber er konnte nichts anderes als mit offenem Munde dastehen, die Hände wie erstarrt in den Taschen. Virgilia! Die Stimme klang etwa so wie seine eigene, nur dass sie zu hoch und brüchig vor Entsetzen war. Die Augen in ihrem weißlich schimmernden Gesicht waren groß und angsterfüllt, als sie herumfuhr und nach oben blickte. Aus dem Dunkel über ihr fiel das eine Ende des Mahlgerüstes zur Erde. Die Balken schlugen mit donnerndem Krachen auf die Fliesen und die nur noch zur Hälfte festhängende Plattform tanzte wie eine ungeheuerliche Marionette hin und her. Sie knallte gegen die Hauswand, krachte gegen die Flügeltüren. Einen Augenblick später war der wilde Tanz vorüber und der Rest des Gerüstes pendelte nur noch faul, als hätte es plötzlich seine reißende Kraft ausgetobt. Albert Magnum rannte unbeholfen auf den Unglücksort zu. Er hörte sich wieder rufen. Virgilia lag wie ein lebloses Stoffbündel gleich hinter der Schwelle im Billardzimmer und Glassplitter blitzten auf ihrem Kleid. Von der anderen Seite her kam Pond in den Raum gelaufen, den Mantel seiner Frau über den Arm gehängt. »Virgilia! Um Gottes Willen!« Die beiden Männer knieten gleichzeitig neben ihr nieder. Sie war unverletzt. Aber ihre Hände zuckten fassungslos auf dem Teppich umher. »Ich fiel hin«, flüsterte sie. »Ich fiel hin. Es hat mich nicht getroffen.« Nachdem der Arzt gekommen und wieder gegangen war, standen die Männer allein in dem großen Wohnzimmer. Da die Erregung nun verklungen war und Virgilia oben im Bett lag, begann Magnum zu frösteln. Die Wahrheit fraß sich mit eisiger Kälte in sein Bewusstsein. Virgilia war beinahe getötet worden. Nur sein Schrei hatte sie gerettet. So grausam nahe war ihr der Tod getreten. Er runzelte die Stirn, unfähig, das Geschehene zu erklären. »Aber wie konnte das nur passieren?«, fragte er. »Die Maler, diese verdammten Narren«, knurrte Pond grimmig. Ärgerlich zerrupfte er die blassrosa Blätter der Hibiskusblüte, die aus dem Haar seiner Frau gefallen war. »Die hätten ihr Gerüst bei diesem Wind niemals dort oben lassen dürfen. Aber ich hätte auch so schlau sein können, es selbst herunterzulassen. Aber das Seil war neu. Nagelneu und einen Zoll dick. Es hätte niemals reißen. Es ist auch nicht gerissen«, unterbrach Pontin scharf. »Sie haben das Seil gesehen, Al. Es hat sich durchgescheuert. Eine scharfe Eisenkante am Flaschenzug muss daran gerieben haben. Es hat so lange gescheuert, bis der Wind und das Gewicht dieser Planken die letzten Fasern zerrissen.« Es klang völlig glaubwürdig, so wie Pond es mit nüchternen Worten hier im hell erleuchteten Zimmer erklärte. Aber später im Dunkeln lag Albert Magnum den Rest der Nacht wach und lauschte, wie der Wind an den Fenstern seiner Wohnung rüttelte. Er warf sich im Bett hin und her, während er das Abenteuer dieses Abends viele Male nacherlebte. Nichts derartig Gewaltsames war ihm bisher begegnet. Das kommt davon, dachte er, wenn man immer dorthin geht, wohin man eingeladen wird. Heute Abend war er zu einem Unfall eingeladen worden. So ein merkwürdiger Einfall. Viel wahrscheinlicher durch den Wind als durch seine normalerweise wohlgeordneten Denkfunktionen hervorgerufen. Doch plötzlich setzte er sich mit einem Ruck in seine Bette aufrecht, zitternd vor Erregung. Es war windstill gewesen, als das Gerüst fiel. In der ersten Aufregung über seine Erkenntnis hätte er fast die Polizei angerufen. Glücklicherweise erkannte er noch rechtzeitig die ganze Folgenschwere einer solchen Handlung. Wachhabender, ich möchte einen Mordversuch anzeigen. Mr. Joseph Bond in Bedsall Drive wollte heute Abend seine Frau töten. Ein Mordversuch in Bedsall Drive? Haben Sie dafür Beweise, Sir? Er hatte keine. Er wusste, dass er als Entlastungszeuge für einen Unfalltod hatte dienen sollen. Aber er konnte sich lediglich an ganz ungreifbare Dinge erinnern, die Pond leicht als bedeutungslos erklären konnte. Pond hatte sich eine lange Zeit im Obergeschoss aufgehalten. Er hatte kein Licht gemacht, das man vom Garten her sehen konnte. Sogar das Gartenlicht über der Terrasse hatte nicht funktioniert, weil es vielleicht die Messerklinge im Fenster des oberen Stockwerkes hätte aufblitzen lassen, wo Pond neben dem Seil stand und darauf wartete, dass seine Frau bei ihrer Rückkehr ins Haus unter das Gerüst trat. Aber das Seil war durchgescheuert, nicht durchgeschnitten. Dieser Tatbestand verwirrte Magnum eine Weile. Dann aber fielen ihm die Feilen in Ponds Werkstatt wieder ein. Natürlich, Joseph Pond würde einen Mord an seiner Frau mit Hilfe seiner Werkzeuge vorbereiten. Hellwach glitt Magnum aus dem Bett. Virgilie beschützen, das war die Losung. Er würde für eine gerechte Sache kämpfen. Aber Bedsall Drive wurde ständig von Streifenwagen patrouilliert. Man würde ihn vielleicht fragen, weshalb er zu dieser Nachtzeit hier parkte. Und was sollte man einem argwöhnischen Polizisten antworten? Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, ich beschütze eine Dame. Wovor? Ihr Mann hat die Absicht, sie zu ermorden. Warum? Weil sie ein Verhältnis mit ihrem geschiedenen Mann hat. Ey! Ed, hast du das gehört? Mit einem Schauder sang Albert Magnum zurück ins Bett. Virgilia beschützen, ja, gewiss, aber musste er nicht auch ihren guten Ruf schützen? Um Virgilias Willen zwang er sich zu warten. Nach dem Frühstück, etwa gegen 10 Uhr, rief er sie an. Zu seinem Erstaunen antwortete Virgilia selbst, munter und quicklebendig. Geht es dir gut? Aber gewiss, Albert, vielleicht noch ein bisschen benommen. Es tut mir nur leid, dass ich gestern so töricht zusammengeklappt bin. Ich meine, ist wirklich alles in Ordnung? Sie konnte tatsächlich kichern. Aber ich habe es dir doch eben gesagt, es ist sehr lieb von dir, dass du angerufen hast. Dass ich aber auch immer so eine Last für andere Leute sein muss. Er kam sich wie ein dummer Junge vor. Durch das Fenster sah er den hellen, Sicherheit verheißenden Sonnenschein. Der beunruhigende Wind war fortgeblasen. Und seine düsteren Ahnungen schienen im strahlenden Licht des Tages lächerlich. Trotz dieser Beschwichtigung drang er weiter in sie. Virgilia, sind dir in letzter Zeit noch andere Unfälle zugestoßen? Natürlich nicht. Was meinst du denn damit? Er wagte es nicht zu sagen. Aus Furcht, sie möchte ihn auslachen. Er bedankte sich für das gestrige Abendessen, sagte beiläufig, sie möge Cam Bedsall von ihm grüßen und hängte auf. Seine kahle Stelle auf dem Kopf war feucht vor Verlegenheit. Es war am folgenden Sonnabend Mittag und er saß gerade im Yachtclub zu Tisch, als er mit einem Gefühl leichter Unruhe aufblickte. Virgilia stand vor ihm und lachte ihn an. »Bitte bleib sitzen«, forderte sie ihn auf. »Ich komme schon zu spät zu einer Verabredung und habe nur einen Augenblick Zeit. Wie fühlst du dich?« Enttäuscht natürlich. Seine Höflichkeit war ganz automatisch. Obwohl Virgilia strahlte wie das Wasser der sonnenüberglänzten Bucht. Er stand trotzdem auf. »Wie ich sehe, hast du dich völlig von deinem Entkommen erholt.« »Entkommen?« »Ach ja, die Sache mit dem Gerüst. Weißt du, Albert, wir stecken jetzt zu Hause direkt in einer Unglückssträhne.« Glücklicherweise sah sie nicht, wie neuer Verdacht in seinen Augen glomm. »Nun«, fragte sie fröhlich, »willst du mich gar nicht fragen, was für ein Unglück uns betroffen hat?« »Oh, ich kann es mir nicht vorstellen. Joseph ist krank.« »Oh!« Nach einem erleichterten Atemzug fügte er hastig hinzu, »das tut mir aber leid, was fehlt ihm denn?« »Wir wissen es nicht genau. Der Arzt sagt, es sei eine Art Fleischvergiftung. In ein oder zwei Tagen wird er wieder auf den Beinen sein. Aber seine Pflege hat mich doch recht mitgenommen. Komm doch heute Abend mal vorbei und besuch ihn. Du kennst Joseph ja. Erzwungene Untätigkeit macht ihn ruhelos wie einen Bären.« Verwirrt blickte Magnum ihr nach, wie sie sich durch die Tische schlängelte. Sie stieg in einen Wagen, der am Aufgang zum Yachtclub vorgefahren war. Am Steuer schien Cam Betzold zu sitzen. Als er am Abend pflichtbewusst im Ponschenhause seinen Besuch abstattete, informierte ihn das Mädchen, dass Virgil ja noch nicht zurückgekommen sei und Joseph Pond gerade schliefe. Albert Magnum wartete und ging schließlich im Garten umher. Offensichtlich gab sich Virgil ja sehr wenig Mühe, ihre privaten Eskapaden geheim zu halten. Aber trotzdem verdiente sie nicht, hingerichtet zu werden, nur weil sie ein bisschen Glück nachjagte. Unbewusst war Magnum plötzlich unter dem Jacaranda-Baum stehen geblieben und blickte durch die Zweige nach oben, wie er es vor einer Woche getan hatte. Das Obergeschoss des alten Hauses war dunkel wie an jenem Abend. Aber die Maler hatten ihre Arbeit beendet und das Gerüst war verschwunden. Auch die Flügeltüren hatte man repariert. Warum sollte er Joseph Pond böse Absichten unterstellen? Der Sturz des Gerüstes war zwar ein ungewöhnlicher Zufall, aber doch glaubwürdig. Und dieses zweite Unglück hatte den Mann betroffen. Nicht seine Ehefrau. Es war an den Haaren herbeigezogen, da nach einer Verbindung zu suchen. Er zögerte neben dem Hibiskusstrauch, wo Virgilia die Blüte für ihr Haar gepflückt hatte, gerade vor diesem, vor diesem Zufall. Verstohlen griff Magnum nach der Tür des umgewandelten Wagenschuppens. Einladend öffnete sie sich. Er trat ein. Nichts hatte sich geändert. Und Magnum wusste nicht, warum er eine Änderung erwartet hatte. Der sauber aufgeräumte Feilenständer zog ihn magnetisch an. Errötend vor Scham musterte er ihre gerieften Blätter. Doch nicht die kleinste Hanffaser hatte sich an einer der winzigen Rillen verfangen. Er hatte nun den endgültigen Beweis, dass er ein Narr war. Eilig ging er zur Tür zurück und drehte das Licht aus. Und dann, ganz langsam, griff er wieder nach dem Schalter. Etwas hatte sich verändert. Es war nur eine geringfügige Einzelheit auf dem Bord mit Insektenvertilgungsmitteln, gleich neben der Tür, über den Gartengeräten. Er erinnerte sich, dass er vor einer Woche am Anfang des Bordes eine Dose gesehen hatte. Sie hatte eine Arsenverbindung enthalten. Heute Abend stand diese Dose nicht da. Ein Zerstäuber füllte ihren Platz aus. Virgilia brauchte nun doch einen Beschützer. Es war offensichtlich, dass Joseph Pond weiter seinen Plan verfolgte. Sein erster Anschlag auf Virgilia war fehlgegangen, den zweiten bereitete er sorgfältiger vor. Er war krank, weil er mit Gift experimentierte. Mit Gift, das er selbst eingenommen hatte. Ein weiterer Unglücksfall würde sich ereignen. Durch einen geschickt bemäntelten Irrtum würden Virgilia und Joseph beide mit einer arsenhaltigen Substanz vergiftet werden. Joseph Pond, als der widerstandsfähigere, würde sich nach ein paar Tagen Krankseins wieder erholen, aber Virgilia würde an genau der gleichen Dosis Arsen sterben. An einer Menge, die ihrem Mann durch Gewöhnung nichts Ernsteres anhaben konnte. Magnum eilte mit schnellen Schritten ins Haus. Virgilia war gerade eingetroffen. Sie streifte ihre Handschuhe ab und verbreitete einen süßen Duft nach Manhattans in der Diele, als Magnum eintrat. Sie sah mutwillig aus, lebenssprühend und weit entfernt von jedem Unheil. »Es tut mir leid, dass ich so spät komme, Albert. Hast du den armen Joseph schon gesehen? Mir wurde gesagt, er schlafe gerade. Dann werden wir ihn jetzt aufwecken.« Als sie nach oben gingen, überlegte Magnum, ob es Zweck hätte, sie zu warnen. Er beschloss, es bleiben zu lassen. Er konnte lediglich von Vermutungen berichten, denen eine Ehefrau vielleicht ernsthaft lauschen würde, um sie dann später kichernd ihrem Manne wiederzuerzählen. Virgilia war zwar zauberhaft, verfügte aber über wenig Scharfsinn. Magnum bezweifelte, dass sie die Grausamkeit in der Natur ihres Mannes erkennen konnte, die kalte Eifersucht, die niemals vergeben, sondern nur strafen konnte. Joseph Pond war wach und saß aufrecht im Bett, als sie in sein Zimmer traten. In seinem wollenen Umhang, die Beine in Decken gewickelt, sah er eher bedauernswert als grausam aus. Virgilia hauchte einen Kuss auf seine eingefallene Wange. Pond sagte, »Der Arzt meint, ich könnte übermorgen wieder aufstehen. Er hat mir geraten, eine Zeit lang freizunehmen und zelten zu gehen oder so etwas.« Virgilia tätschelte liebevoll seine Hand. »Das solltest du auch tun. Ja, vielleicht hat sogar deine unermüdliche Arbeit dazu beigetragen, deinen Bauch so durcheinander zu bringen. Magen, verbesserte Albert Magnum sie in Gedanken. Doch dann kam ihm ein Einfall. Ein Plan, zu dem Pond selbst die Anregung gegeben hatte. Er lächelte beiläufig. Vielleicht könnten wir nach Mexiko zum Angeln fahren, Joseph. Das Wetter ist schön mild und frische Luft ist die beste Medizin auf der Welt. Angeln, Al? Pond warf ihm einen ungläubigen Blick zu. Ich hätte sie nie für einen Sportsmann gehalten. Ich kenne einen hübschen Fleck, nicht weit hinter der Grenze, wenn ich auch seit 20 Jahren nicht mehr dort gewesen bin. Eine Angelausrüstung könnten wir uns bestimmt im Club leihen. Es wird Ihnen gut tun, am Strand zu liegen. Und mir natürlich auch. Magnum fand seinen Plan großartig. Pond würde gerade dann von seiner Frau getrennt sein, wenn er sich von der ersten Dosis erholt hatte und bereit war, das Gift zum zweiten Male anzuwenden. Und Magnum war überzeugt, dass Pond, im Gegensatz zu Virgilia, eine Warnung ernst nehmen würde. Natürlich musste er diese Warnung sorgfältig bemänteln, damit kein unvermittelter Bruch das Verhältnis zwischen ihm und Pond zerstörte. Joseph Pond würde es nicht wagen, seine einmal durchschauten Pläne weiterzuverfolgen. Denn wenn seiner Frau etwas zustieße, würde er im gleichen Augenblick selbst in Gefahr sein. Pond warf seiner Frau einen fragenden Blick zu. »Nun, wenn die Natur das Einzige ist, was dich von deinen Grundstücksgeschäften abhalten kann, bin ich dafür«, sagte sie. »Wenn ich dich auch vermissen werde.« Nach kurzem Überlegen zuckte ihr Mann die Schultern. »Eigentlich wollte ich noch ein paar Kleinigkeiten am Haus machen, aber Angeln in der Brandung klingt verlockender.« Es war also abgemacht. Am Montag in der Morgendämmerung fuhren sie ab. Magnum war enttäuscht, dass Virgilia nicht aufstand, um sie zu verabschieden. Er hatte sich ausgemalt, wie sie von einem Fenster im Obergeschoss mit dem Taschentuch winken würde. Aber sie kannte natürlich die Bedeutung dieses Unternehmens nicht. Obwohl sie wenig miteinander sprachen, als sie ihr erstes Lager 50 Meilen hinter der mexikanischen Grenze aufschlugen, glaubte Magnum ein aufkeimendes Kameradschaftsgefühl zwischen sich und seinem Gefährten zu entdecken. Die Robustheit von Virgilias Mann wirkte anziehend und erfrischend auf ihn. Doch die gleiche ruhige Bestimmtheit von Ponds Bewegungen bestärkte auch Magnums Entschluss, ihn auf den rechten Weg zurückzubringen. Indem er Pond warnte und so von seinem Mordplan abbrachte, war Magnum sicher, eine mannhafte und zivilisierte Tat zu vollbringen. Er würde nicht nur Virgilia, sondern auch Pond damit retten. Am Abend ihres ersten Ferientages hatte Pond 3 Seebarsche und einen Seeteufel gefangen. Magnums Beute bestand aus einer einzigen Meerbarbe von ungefähr 6 Pfund, die jedoch einen wertvolleren Fang darstellte als die 4 Fische seines Gefährten. Er kam sich kühn und erfolgreich vor. Während Pond sich an die Zubereitung des Abendessens machte, verstaute er die übrigen Fische im Kühlkasten des Wagens. Als er an die Kochstelle zurückkam, wo bereits ein kräftiges Feuer prasselte, kochte Pond gerade Kaffee in einer verbeulten Dose und verfluchte seine Vergesslichkeit, dass er den Kaffeetopf zu Hause gelassen hatte. In schweigender Andacht verzehrten sie das zartflockige, leicht geröstete Fleisch der Meerbarbe und schlürften den herben Kaffee. Wie Indianer saßen sie dabei mit gekreuzten Beinen einander gegenüber. Es ist schwer einzusehen, sagte Magnum, dass wir all diesen Frieden hier einfach aufgeben, um uns in Städten zu drängen. Ich überlege oft, ob wir dadurch etwas gewinnen, um das es sich lohnt. Wir ernten doch nur Eifersucht, Krankheit und so weiter. Ja, wissen Sie, Al, erwiderte Pond, zuerst drehte sich alles um den Besitz. Die ersten Ansiedlungen bestanden aus einzelnen Familien und der Hauptzweck der Familie besteht immer noch darin, den Besitz zu schützen. Ich würde für mein Leben gern auf einer Ranch leben, aber Virgilia lässt sich nicht dazu überreden, den alten Schuppen in Betzel Drive zu verkaufen. Sie hängt sehr an Erinnerungen. Sie lebt förmlich in der Erinnerung. Aber das wissen Sie ja auch. Magnum wusste es. Er verstand zwar Ponds Verachtung für das alte Skillet-Haus nicht, aber er hatte jetzt einen neuen Ansatzpunkt. Dann geben Sie wohl auch zu, dass das, was einem in der Stadt als Qual erscheint, hier in der freien Natur dahinschwindet. Es ist doch zum großen Teil nur die ständige nervenaufreibende Nähe der Menschen, die Eifersucht und als deren Folge unnatürliche Todesfälle hervorbringt. Welche Todesarten sind unnatürlich? Oh, im Krieg zum Beispiel. Mit zitternden Händen leerte Magnum seine Kaffeetasse, bevor er zum entscheidenden Schlag ausholte. Und Mord, wenn Sie die unbedeutenden Sachen einschließen wollen. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der seinen eigenen Tod eine unbedeutende Sache genannt hat. Ich wollte damit sagen, dass die meisten Beweggründe zum Mord recht unbedeutend sind, verglichen mit dem Wert, den der Mörder seinem eigenen Leben zumisst. Atemlos beobachtete Magnum das Gesicht, über das die flackernden Schatten der Flammen huschten. Nach einigem Überlegen schnaubte Pond verächtlich. Welcher nüchtern denkende Mörder würde sich wohl einbilden, dass sein eigenes Leben zu Ende ginge? Niemals würde er diese Möglichkeit auf sich selbst beziehen. Ich kenne einen Mann, der das tat. Wieder erwartete Magnum, dass Pond lebhafteres Interesse zeigen sollte und war enttäuscht. Ich kenne einen Mann, der zu töten beabsichtigte. So? Pond war ganz damit beschäftigt, die Dose mit dem Kaffee von der Glut zu heben und den restlichen Inhalt auf ihre beiden Tassen zu verteilen. Magnum, erneut von Zweifeln gepackt, wappnete sich mit frischem Mut. Er konnte sich einfach nicht geirrt haben. Aber Pond fragte lediglich, »Kenne ich ihn?« »Ich glaube kaum, dass Sie ihn erkennen würden. Sie sagten, er führte seinen Plan nicht aus?« »Nein.« »Dann konnte er nicht mit ganzer Seele dazu entschlossen gewesen sein.« »Oh doch, das war er schon. Er hatte ein offenes, ehrliches Wesen. Und eine Zeit lang war er wie besessen von dem Mordgedanken. Aber weil er einen solchen Charakter hatte, konnte man es ihm ausreden. Einfach durch logische Vorstellungen. Sehen Sie, eine dritte Person kam zu Hilfe. Ein selbstloser, unparteiischer Mann. Ein Freund. Sowohl des verhinderten Mörders als auch des beabsichtigten Opfers. Aber wie ist diese dritte Person ihm überhaupt auf die Schliche gekommen, Al? Unser Mörder war ein so praktisch veranlagter Bursche, dass er vorher eine Generalprobe seines Verbrechens veranstaltete. Aber dieser dritte Mann, dem Himmel sei Dank, war schlau und hatte eine schnelle Auffassungsgabe. Er durchschaute den Plan des Mörders. Pond saß ganz ruhig und dachte nach. Schließlich schüttelte er verständnislos den Kopf. »Wie sehr ich Sie mit der Zeit auch schätzen gelernt habe, Al, manchmal vermag ich Ihren Gedankengängen nicht zu folgen. Diese Geschichte von einem Mörder, dem man seinen Mord ausgeredet hat, welches nur mögliche Argument hätte ihn wohl überzeugen können?« Magnum lächelte erleichtert. Pond verstand ihn nicht nur, er bemühte sich sogar ernstlich, seinen Standpunkt zu begreifen. Magnum wusste, dass Pond sich ergeben würde, wenn er einmal so weit entwaffnet war. Es war nur jammerschade, dass er Virgilia niemals von diesem Triumph erzählen konnte, den er für sie errungen hatte. »Wie ich schon erwähnte, Joseph«, sagte er, »war es einfach eine Sache logischer Überlegung. Dem Mörder wurde nahegelegt, sein eigenes Leben gegen die schnöde Genugtuung zu wägen, die ihm der Tod seiner Frau bereiten würde.« Magnum lächelte. »Aber Joseph Pond begann zu lachen. Magnum würde eingestimmt haben, wenn Pond nicht schweigengebietend die Hand gehoben hätte. »Entschuldigen Sie, Al, es war ein reizender Unterricht in Logik. Aber wenn Sie nun einen Irrtum begangen hätten, wenn nun nichts von dem, was Sie da gesagt haben, auf den vorliegenden Fall zuträfe.« »Wie könnte das sein? Entschuldigen Sie bitte und hören Sie zu. Auch ich kenne einen Mann, der sich zum Töten entschlossen hat. Aber er ist nicht so einfältig wie Ihr Freund. Im Gegenteil. Als er hörte, dass seine Frau Seitensprünge machte, ging er logischerweise daran, seinen Besitz zu schützen. Beschützen, Al, nicht vernichten. Er forderte seine Frau auf, ihre Freunde ins Haus einzuladen. Er wusste verdammt gut, wen sie zuerst einladen würde. Frauen sind darin leicht zu durchschauen. Dieser Mann spezialisierte sich auf Unfälle, Al. Aber bei seinem ersten Versuch täuschte ihn die Dunkelheit. Die Dunkelheit ließ ihn die Blume im Haar seiner Frau für die kahle Stelle auf dem Kopf seines Opfers halten. Aber er bekam ihren Liebhaber beim zweiten Mal in seine Gewalt. Sie machten zusammen einen Zeltausflug an einen einsamen Platz. Und der Kaffee wurde in einer Dose gekocht, die vorher ein sehr starkes Insektenvertilgungsmittel enthalten hatte. Nur der Ehemann erholte sich davon. Doch Albert Magnum hörte nicht mehr zu. Er war mit dem Gesicht nach unten in den Sand gerollt, während reißender Todesschmerz in seinen Eingeweiden wühlte. Sie hörten Einladung zu einem Unfall von Wade Miller. Der Sprecher war Dieter Hufschmid. Ton Helmut Jähne. Schnitt Anni Boschieter. Die Leitung der Sendung hatte Wolfgang Drescher. Das war eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahre 1964.